Sonett 6 aus die Sonette an Eyard von Anton Wildgans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett 6. Ich bin nicht reich, ich habe kaum ein Ding, das Sondergrenzen ich mein eigen nenne. Nur diese Glut, an der ich fast verbrenne, die tief in meinem Wesen sich verfing. Sie war im Knaben schon, der träumend ging, sie ist die eine Freude, die ich kenne. O diese Glut, an der ich fast verbrenne, um die ich taumle wie ein Schmetterling. Sie will, dass ich auf reinen Wegen gehe, die Seele einem Menschen aufgetan, der liebreich wie ein Gärtner mich verstehe, mich, dies Gebild aus wildem Lebenswahn und Hungrigkeit nach stiller Gottesnähe, dies mein Gesicht, o sieh es gütig an. Ende von Sonett 6.